Viertes Kapitel: Auf dem Wege zur jüdischen Weltherrschaft. Erstens: Durch die jüdischen Konfessionen zur Machtpolitik in England. Die letzte Phase des jüdischen Weltkampfes begann mit Erfolgen auf religiösem Gebiet. Christentum und Mohammedanismus waren berufen, die Völker zu entrassen und durch jüdische Frömmigkeit in jüdische Abhängigkeit zu bringen. Durch die Einflüsse der Kabbala und der von ihr ausgehenden Geheimorden sollte die Hörigkeit eine völlige und unmittelbare werden und nach ihren allumfassenden Charakter enthüllen. Es stellte sich indes heraus, dass die Geistesrichtung der einzelnen Völker noch nicht genug durch die gewaltsame Beseitigung des arteigenen Glaubens entwurzelt war, weil sie zähe an manchen religiösen Brauchtum festgehalten hatte. Es trat auch in Erscheinung, dass das Blut der Völker eine klare Sprache redete und einen zu starken eigenen Willen bekundete und andere Autoritäten den politischen Gewinn aus der Ausbreitung des Christentums und des Mohammedanismus zogen. Hieraus ergaben sich neue Aufgaben für den Juden. Vor allem galt es für ihn, die Völker noch mehr der Eigenart zu berauben und durch Ausspielen gegeneinander und durch Nutzung ihrer Notlagen zu schwächen. Den Fürsten, den Kalifen und dem Papst galt es, nicht zu mächtig werden zu lassen, sie untereinander und mit den Völkern in Gegensätze zu bringen, in Gegensätze, die dann listig und verschlagen zur Förderung der jüdischen Belange ausgenutzt werden konnten. Das Durchschauen der jüdischen Trugwege zur Macht wird dadurch sehr erschwert, dass ganz falsche Angaben über die altägyptische Geschichte, erst recht über die griechische und römische Spätzeit und über das erste Jahrtausend und spätere Jahrhunderte unserer Zeitrechnung in Bezug auf die jüdischen Einflüsse aufrechterhalten wurden. Wer macht sich zum Beispiel die Tatsache klar, dass am Hofe Karls des Großen, des Sachsenschlechters, also um 800, der Einfluss der Juden groß und am Hofe seines Sohnes, Ludwigs des Frommen, der alle unsere deutschen Ahnenwerke auf römisch-jüdisches Geheiß verbrannte, ausschlaggebend war? Solche Machteinflüsse blieben verborgen. In welchen Geschichtsquellen finden wir noch die wichtigere Tatsache, dass das jüdische Volk in allen vergangenen Jahrhunderten seine geheime nationale Regierung hatte? Ein wichtiges Dokument dieser jüdisch-nationalen Geheimregierung ist der bekannte, natürlich von Juden als gefälscht bezeichnete Brief des Fürsten der Juden von Konstantinopel vom 21. Kislev 1489 an den Rabbiner der Juden in Arles, Frankreich, als Vertreter des großen jüdischen Rates und der Rabbis. Dieser große Rat befiehlt den Juden, Zitat, erzieht eure Kinder zu Händlern, damit sie nach und nach die Goyim ihrer Habe berauben. Machet eure Kinder zu Ärzten und Apothekern, damit sie den Goyim das Leben nehmen. Sorget dafür, dass eure Kinder Domherren und Geistliche werden. Lasset eure Kinder Advokaten und Notare werden. Lasset sie sich in alle Staatsangelegenheiten mischen, damit sie schließlich die Goyim unter euer Joch bringen, damit ihr die Welt beherrschet. Die Erfahrung wird euch lehren, dass ihr trotz eurer Unterdrückung schließlich doch zur Macht gelangen müsset. Zitat Ende. Fußnote: Ebenso wie die bekannten Protokolle der Weisen von Zion trägt auch dieses Dokument den sichersten Beweis seiner Echtheit in den darauffolgenden Taten der Juden, die völlig im Einklang stehen mit dem Inhalt des Dokumentes. Es zeigt aber überdies sehr interessante jüdische Verschleierungsmethoden. So vertarnen sich der Große Rat und die Rabbis hinter dem Fürsten von Konstantinopel, während es nur einen Judenfürsten in Konstantinopel gab. So trägt das Antwortschreiben des Großen Rates der unsichtbaren Väter, später auch geheime Weltregierer genannt, ein früheres Monatsdatum als das Klageschreiben des Rabbi von Arles und zeigt noch andere Verschleierungsmätzchen. Heute noch gibt es Juden, die naiv genug sind, uns zuzumuten, dass wir diese Rezepte aus der Giftküche nicht kennen und ihnen den Gefallen tun, dies belastende, nur zu echte Dokument um des Willen für gefälscht zu halten. Die Machtstellung in allen Völkern ermöglichte den Juden ihren Listkampf im Ausspielen der Völker gegeneinander worauf in späteren Abschnitten eingegangen wird, ihre straffe nationale Geheimregierung erleichterte ihnen den Erfolg. Die Gnose, der Manichäismus, das Schisma im Islam hatten ihren Zwecken gedient und sich in den Kirchen und in den Völkern ausgewirkt. Der römisch-katholische Papst in Rom hatte den römischen Cäsarengedanken aufgegriffen und schien seine eigenen Wege gehen zu wollen, zumal es nur zuweilen möglich war, den päpstlichen Stuhl mit Juden zu besetzen. Namentlich wir Deutsche wissen von den Cäsarenabsichten Roms und der politischen Ausnutzungen des Christentums hierfür ein Lied zu singen. Es war dem römischen Papst nicht so einfach, den deutschen Freiheitswillen zu brechen und die Deutschen immer wieder zum Treubruch gegen die Deutschen zu veranlassen. Viel deutsches Blut musste fließen, viele Deutsche den Scheiterhaufen besteigen, den die Dominikaner errichteten, bis das heilige römische Reich deutscher Nation eine Domäne Roms war. Auf diesem Wege Roms zur universellen Weltherrschaft stellte sich ihm der Jude mit seinen kabbalistischen Organisationen entgegen. Die Albigenser, die Waldenser, die Hussiten und viele andere ließ Rom bluten. In diesen Kämpfen und aus innerer Hohlheit und inneren Widersprüchen heraus durch seine Entsittlichung erschöpfte sich Rom. Sein Einfluss auf die Seele der Deutschen ging verloren. Aber sie waren doch durch das Christentum und fremdes Recht aufnahmefähig für das Judentum gemacht, das in Deutschland und namentlich an den Höfen sich stärker eingenistet hatte. Der deutsche Freiheitswille rang weiter gegen Rom, gegen das auch der Jude und seine Geheimorden standen. Dieser Freiheitsdrang, befangen in den christlichen Anschauungen, aber bewusst im Gegensatz gegen Rom, den Juden noch nicht sehend, aber unbewusst der Stimme des Blutes gehorchend, beherrschte Deutschland die Deutschen in allen ihren Schichten und die germanischen Volksteile in allen Ländern.